Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 26. März 1789. Ich war diese und die vorige Woche in Jena, um für ein Logis zu sorgen, das ich auch so ziemlich nach meinen Wünschen gefunden habe. Die Dienstfertigkeit einiger dortigen Menschen erleichtert mir meinen ersten Eintritt auf aller Art, so dass ich das Beschwerliche und Weitläufige, das sonst damit verbunden zu sein pflegt, kaum fühle. Von den Anstalten zur Geselligkeit in Jena habe ich auch eine Probe gesehen. Es ist dort von halbem Jahr zu halbem Jahr ein Club unter den Professoren veranstaltet, wozu auch eine Auswahl von Studenten gezogen wird. Zuweilen werden Konzerte oder auch Bälle gegeben. Wie ich da war, mögen doch gegen 100 Menschen darauf gewesen sein, und für eine solche Anzahl, die zur Hälfte aus Studenten bestand, ging es ziemlich bescheiden und ruhig zu. Man bezahlt halbjährlich 8 Taler, wofür man 25-mal zu Abend isst, versteht sich, dass man für den Wein besonders zu sorgen hat. Ich habe auch abonniert, ohne mir übrigens viel Vergnügen zu versprechen. Es ist eine Ersparnis von Zeit, weil man hier viele Sachen abtun kann, die man sonst zu Hause auf dem Hals hätte. Es sind jetzt verschiedene junge Männer in Jena angestellt, die sich vielleicht doch in einen vernünftigen Zirkel zusammentun und einander etwas sein werden. Ein junger, geschickter Landsmann von mir, M. Paulus, wird Professor der orientalischen Sprachen. So ist auch ein junger Doktor Basch, der in der Naturgeschichte stark sein soll und sehr gelobt wird, einer näheren Bekanntschaft wert. Diese machen mit Reinhold, Hufeland, Schütz und mir schon einen artigen Zirkel aus, zu dem sich vielleicht noch einige andere qualifizieren. Für feineren Umgang, wozu Weiber konkurrieren könnten, ist schlechterdings nichts zu hoffen. Das Griesbachsche Haus ist hier eins der ausgesuchtesten, aber von dieser Seite ist es ganz und gar nichts. Bei Reinholds verspreche ich mir noch eher einige angenehme Stunden. Im Ganzen aber sehe ich schon, muss ich mich auf meinen Fleiß, auf die schöne Gegend und auf unsere Briefe einschränken. Ein Auditorium ist nicht bei meinem Logis, aber ich habe mich auch danach wenig umgetan, weil es die Kosten nur vermehrt hätte und weil mir das Döderleinsche Reinholds und vieler anderer ganz zu Gebote stehet. Wahrscheinlich werde ich also mein Publikum in einem theologischen Lehrsaal eröffnen. Ein Publikum, das eine Einleitung in die Universalhistorie zum Gegenstande hat, habe ich schon in das gedruckte Verzeichnis der Vorlesungen setzen lassen. In der ersten Woche des Mai ziehe ich nach Jena, und in der Mitte des Mai werde ich meine Bude eröffnen. Jetzt lese ich, wie du dir leicht einbilden wirst, historische Schriften. Um doch einen Führer zu haben, der mich auf eine nicht gar zu ermüdende Art durch die Universalhistorie leitet, habe ich mir die Universalhistorie des Mio angeschafft. Die Bäcksche, die ich auch habe, ist gar zu beschwerlich eingerichtet, der Noten wegen, die den Text weit übersteigen. Eine Methode, die mir äußerst zuwider ist und auch wenig Geschmack verrät. Zur Berichtigung des Franzosen ist sie mir übrigens brauchbar. Die Schröcksche Weltgeschichte erwarte ich auch noch von Leipzig. Aus diesen dreien denke ich in Verbindung mit Robertson, Gibbon, Bossuet und Schmidt schon eine interessante eigene für das erste Mal herauszuheben. Aber schon von diesem Sommer an werde ich mich mit den besten Quellen selbst bekannt machen. In Spittlers Handbuch der Kirchenhistorie, mit dem ich eben jetzt beschäftigt bin, finde ich vieles, das mich reizt und auf künftige Recherchen leitet. Eigentlich sollten Kirchengeschichte, Geschichte der Philosophie, Geschichte der Kunst, der Sitten und Geschichte des Handels mit der politischen in eins zusammengefasst werden, und dieses erst kann Universalhistorie sein. Mein Plan ist es, diesen Weg zu gehen, und zwar so früh als möglich dazu Hand ans Werk zu legen. Was ich von Gibbon gelesen habe, so viel nämlich übersetzt ist, die zwei ersten Teile, hat mir ungemein viel gegeben, ob ich gleich gestehen muss, dass ich mir ihn nicht ganz zum Muster wählen würde. Es ist ein Werk des Genies, des Fleißes und einer ausgebreiteten Lektüre, aber nicht frei von einer gewissen Jugendlichkeit, von gesuchter Künstlichkeit und zuweilen von einem falschen Geschmacke. Vieles hingegen ist mit einer wirklichen Meisterhand zusammengestellt und vorgetragen. Die Fortsetzung erwarte ich mit Ungeduld. Wenn du in der Messe Gelegenheit findest, so wollte ich dich bitten, mir aus deiner Bibliothek einige historische Schriften zu borgen, die ich vielleicht in Jena nicht finde. Doch will ich mich vorerst noch erkundigen. Deinen Roland möchte ich gern diesen Sommer durchlesen, und einiges in deinem sogenannten Hissmann ist für mein Publikum vielleicht auch zu brauchen, weil es einige sinnreiche Hypothesen enthält, die sich mitnehmen lassen, um hier und da eine trockene Materie aufzuheitern. Du hast mir lange nicht geschrieben, ein Paket an dich, das 3 Merkurstücke enthält, habe ich vor 14 Tagen in Jena auf die Post geben lassen, welches du doch erhalten haben wirst. Wenn dir der Merkur nicht anständig ist, so brauchst du ihn meinetwegen nicht zu behalten. Ich halte ihn dann für meinen Vater oder für meine Schwester, denen es Vergnügen macht, manchmal etwas von mir zu lesen. Vielleicht kannst du ihn in Dresden in deiner Lesegesellschaft ohnehin erhalten. Lebe wohl, herzliche Grüße an Minna und Dorchen. Wie sehne ich mich, euch einmal wieder von Angesicht zu sehen. Dein Schiller. Postskriptum. Wegen des baltischen Artikels hoffe ich, dir mit nächster Post etwas Bestimmtes schreiben zu können. Ein Brief, den ich in dieser Angelegenheit heute von Leipzig erwartete, ist nicht angelangt.